Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfon Ausgabe Nummer 85 am 8. August 2014. Ich bin Pascal Kuschelken und heute habe ich einen ganz neuen Gesprächspartner mit dabei, was ganz anderes. Ich habe einen bösen Betreiber, ich habe es angekündigt. Ich habe einen bösen Betreiber hier eingeladen und ich dachte mir, lass uns doch mal reden über das, was der so alles macht, der böse Betreiber. Grüß dich, Lars. Hallo. Ja, die geübten Zuhörer werden erkennen, das ist Lars, das ist kein böser Betreiber, aber Lars hat eine schöne Geschichte zu erzählen, was diese Woche, war das diese Woche? Diese Woche war das, ne? Letztes Wochenende war das. Letztes Wochenende ging los, da ist der Lars aufgestiegen zu einem bösen Betreiber. Lars Sobirai an. Das ist, was hast du da wieder gemacht, Lars, Mensch? Ja, ich mal wieder gemacht, ja, das ist die richtige Fragestellung. Wir haben in den letzten 2-3 Wochen häufiger teilweise Gerüchte, teilweise aber auch Dinge, die sich dann wirklich bewahrheitet haben, veröffentlicht über das Forum Börse BZ. Und jetzt mal zur Erklärung, was ist das überhaupt? Entstanden ist es 2008. Da gab es nämlich ein Forum, das nannte sich Gulli. Und in diesem Gulli-Board gab es einen illegalen Bereich, der war voller Links zu allen möglichen Share-Hostern, Rapid-Share und Mega-Upload und wie sie alle heißen. Und dann ist Gulli ja im Frühjahr 2008 verkauft worden an ein Wiener Unternehmen. Kurz danach habe ich ja dann auch dort angefangen im April. Und der damalige Betreiber hat sich dazu entschieden, die Börse abzuschalten, die sogenannte Musikbörse, also wo die ganzen Links zu Audiodateien drin waren, war schon offline auf Betreiben von der Promedia bzw. Kanzlei Rasch aus Norddeutschland. Und den Rest haben sie dann auch abgeschossen. Und kurz vorher ist es aber moderatorenintern bekannt geworden. Und dann haben sich ganz viele Leute hingesetzt und haben Crawler geschrieben und haben die komplette Datenbank mit allen Links gesichert. Und daraus entstanden dann 3 oder 4 Börse-Nachfolger. Und eine davon ist Börse BZ. Also Börse.bz, ja. Gibt es auch noch. Ja. Die beiden anderen, ich glaube, das war Open Gulli und noch eine, die gibt es aber nicht mehr. Ah, okay. Also Börse BZ ist eine Tauschbörse für Links, um sich illegal Filme, Bücher, Spiele runterzuladen, Programme. Ja. Okay. Ja. Genau. Und du hast ja in letzter Zeit auf deiner Tarnkappe hier, du und Spiegel Best habt ja viel zum Besten gegeben. Ja. Liebe Wortspiele, ja. Und euch natürlich auch über Börse BZ natürlich auch ausgelassen und dann auch rege drüber berichtet. Und ich wollte das nochmal nachverfolgen, so was ihr so geschrieben habt letzten Tage, aber komisch, es ging nicht. Ich konnte auf deiner Seite nichts lesen. Aber die ist heute wieder online. Heute ist online, richtig. Heute ist wieder online. Heute ist er online, also man merkt die Berichterstattung, wenn man so als Blogger über etwas berichtet, was manchen nicht so bequem ist, dann kann das schon mal Folgen haben für das, was man da so tut. Und die Folgen waren, die Tarnkappe war nicht erreichbar. Mehrere Tage, ja. Mehrere Tage und es liegt nahe, dass das mit eurer Berichterstattung zu tun hat, oder? Ja, das ist richtig. Es gab einige DDoS-Angriffe und es ging alles in die Knie. Und wir werden uns jetzt in der Folge nach einem neuen Hoster umschauen, beziehungsweise umgesehen habe ich mich schon. Der Umzug wird jetzt vorbereitet. Aber wenn wir das nächste heikle Thema anpacken, kann es natürlich wieder passieren, dass es irgendjemandem nicht gefällt. Naja, ich war letztes Wochenende gar nicht da. Ich war in Leipzig und um kurz nach 5 klingelte dann mein Handy am Samstag. Ich habe das zwar gehört, bin aber nicht drangegangen. Ich kannte die Handynummer nicht und habe dann gedacht, naja gut, dann wenn du schon mal wach bist, dann kannst du ja mal E-Mails abrufen. Und dann bekam ich dann mehrere E-Mails von wegen so, ja, da du dich ja sowieso so nett um die Börse BZ-Nutzer kümmerst, kannst du das jetzt bitte auch telefonisch machen? Wir haben deine Festnetz und deine Handynummer bei uns im Impressum eingetragen. Von Börse BZ? Von Börse BZ. Holla. Da gibt es einen Kontaktbereich, wo man also die Betreiber kontaktieren kann. Und dort waren meine beiden Nummern drin. Wo haben die denn deine Nummern her? Das ist doch ganz einfach. Die sind sowohl auf meinem privaten Blog als auch auf bei Tankkappe Info beide eingetragen. Okay, und zack, schon haben sie deine Nummer. Ich habe den Paste drüber gezogen. Und haben dann die wirklich die Nummern von deinen Blogs auf ihre Börse BZ. Standen da vorher andere Nummern drin? Oder anders, standen da überhaupt Nummern drin? Nein, da steht gar nicht, gar keine Nummern drin. Okay. Ja. Das heißt, die haben schon gezielt gesagt, okay, der Lars, der berichtet schon nett über uns, der mag unsere User ja so sehr, dann kann er sich auch telefonisch um die kümmern und haben auf ihre Homepage deine Telefonnummer draufgepackt. Hat natürlich auch ein paar rechtliche Folgen, könnte man meinen, ne? Ja, möglicherweise. Ich habe auf jeden Fall Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Vernünftig. Nicht, weil ich glaube, dass man damit irgendwas wirklich erreichen könnte, aber du musst dich ja distanzieren davon, ne? Ich muss mich davon distanzieren, ich muss klarstellen, dass ich damit nichts zu tun habe. Was soll ich hier auch nochmal tun, ne? Du bist ja nicht der Betreiber. Außerdem, der angebliche Betreiber ist eine Firma Firefly Web Services Limited. Ja, das ist interessant, diese Firefly-Firma. Die gibt es auch tatsächlich, die haben auch eine Webseite. Ja, das stimmt. Not amused. Ja. Die überlegen nämlich tatsächlich beim FBI eine Anzeige zu stellen, weil man ihren Firmennamen missbraucht hat. Und die haben den einfach eingetragen. Klingt ja auch lustig, Web Services. Also in Wahrheit machen die E-Commerce-Shops, bauen die auf und betreuen die. Und ist ein amerikanisches Unternehmen, die sich aus steuerlichen Gründen offiziell auf die Inselgruppe Antigua niedergelassen hat. St. John's, ja. Ja, genau. Und ja, die waren nicht so erbaut darüber, aber die wussten das vorher noch nicht. Okay, das heißt, die wussten auch gar nicht, dass die schon länger als du jetzt mit deiner Telefonnummer noch länger mit ihren Daten im sogenannten Impressum stehen, wenn man es mal so schimpfen darf, drin standen. Okay. Ja, aber da habe ich dann nachgeholfen. Die wissen also jetzt Bescheid und ich glaube auch nicht, dass das FBI irgendwas erreichen wird. Ich glaube sogar, dass die Börse gar nicht mehr lange online sein wird, weil es gibt ja schon einen Nachfolger. Okay. Ist sie eigentlich noch online, die Börse BZ? Ja. Ja, ich sehe es gerade. Okay, die ist noch online, ja. Die ist online. Und gerade aktuell unter Impressum. Okay, da steht nur noch Firefly drin. Du stehst nicht mehr drin. Ne? Mhm. Okay, und was hast du denn berichtet? Was hast du denn Schlimmes über die berichtet überhaupt? Dass sie gesagt, Mensch, den mögen wir jetzt besonders. Also Spiegelbest und ich haben erstmal darüber über die Ländersperre berichtet. Genau, dass die Deutschen ausgesperrt werden vom Börse BZ. Genau, dass die deutschen Nutzer ausgesperrt wurden und auch die in Österreich und in anderen europäischen Ländern. Zeitgleich wurde dann Werbung für den VPN-Anbieter Hide.io gemacht. Das hat dann bei uns eingeschlagen wie eine Bombe, auch von der Anzahl der Kommentare her. Manche Beiträge haben bis zu 100 Kommentare bekommen. Ja, so. Und dann haben wir gemutmaßt, womit wir auch recht hatten, dass Börse.to aufgebaut wird im Hintergrund und dann demnächst online geht. Mittlerweile sind sie ja schon da. Und dann haben wir darüber berichtet, dass fast alle Moderatoren zeitgleich sich verabschiedet haben von Börse BZ. Dann haben wir über einen der mutmaßlichen Hintermänner, ohne den Realnamen auszuschreiben, berichtet, der auch im Gulli-Board sehr bekannt war unter dem Namen Plauzi. Okay, ja. Und so weiter und so fort. Und das hat den Herren wohl nicht so gut gefallen. Weil Börse BZ, wie haben die sich finanziert überhaupt derzeit? Eigentlich gar nicht, ne? Außer jetzt. Doch. Die Börse BZ hat mit einem bekannten Usenet-Provider. Werbeabkommen. Also du kannst die Links zu den Sharehostern nur sehen, wenn du registriert und eingeloggt bist. Ansonsten kriegst du die Werbung für den Sharehoster zu sehen. Und darüber hinaus wird halt schon seit längerer Zeit aktiv Werbung für Hide.io gemacht, also diesen VPN-Anbieter, der aber sehr teuer ist. Okay, das heißt, damit wollten sie sich auch querfinanzieren. Ja, so sieht's aus. Da habt ihr darüber berichtet, das fanden die nicht toll und du standst im Impressum auf einmal bei denen und sagst, so kümmere dich mal um unsere Bordbesucher oder um die rechtlichen Ansprüche der oder ich um die Anrufe. Da haben sich die Leute bei dir gemeldet, überhaupt Ja, hat das aus. das Okay. Telefon hat nicht mehr stillgestanden. Es hat ein Verleger bei mir angerufen, der wollte das dann seinem Rechtsanwalt weitergeben. Der meinte, wieso stehen Sie denn da im Impressum, wenn Sie damit nichts zu tun haben? Ist ja auch lustig. Hat einer, das war ganz witzig, auf meinen Anrufbeantworter gesprochen, weil ich war ja in Leipzig. Er meinte, er wäre irgendwie Gottesdiener und er könne mir bei meinen spirituellen Fragen helfen. Das war so ein Joke-Anruf, fand ich aber noch ganz spaßig. Und dann haben tatsächlich auch einige Leute allen Ernstes angerufen. Ja, sie hätten meine Nummer von Börse BZ. Sie möchten gerne kein User mehr sein. Ob ich mich nicht darum kümmern könnte, dass ihr Account gelöscht wird. Du Jemine. Ja, denen konnte ich dann aber leider nicht helfen. Wie auch. Ja, eben, wie auch, musste die dann leider vertrösten, wenn ich nichts zu tun habe. Und ja, also das war ganz lustig. Und Klingelton-Abo-Werbung habe ich auch bekommen. Das kam auch an dem Samstagmorgen. Das war dann aber nicht ganz so früh. Da haben sie mir dann noch 2 Stunden länger Zeit gegeben. Ich sollte dann irgendwie für 6 € im Monat irgendwelche Klingeltöne beziehen, was ich natürlich nicht gemacht habe. Aber das kam auch zu dem Moment und von daher, das passt also ganz gut. Also hast du schon dadurch schon einiges an Spaß gehabt dadurch. Also haben auch hier ihr Ziel wahrscheinlich nicht unbedingt verfehlt, indem die dich extrem geärgert haben damit. Ja, klar. Also, was ist geärgert, wenn es noch länger gedauert hätte, wäre es halt auch gefährlich geworden, weil früher oder später wäre bestimmt irgendeiner auf die Idee gekommen, na, wenn da so lange die Nummern drin stehen, vielleicht ist er ja wirklich der Betreiber. PC Fritz Modell, ne? Aber wie ich gehört habe, soll das also intern innerhalb des Teams bei denen auch nicht überall so toll angekommen sein. Und nach ein paar Tagen ist es dann auch wieder rausgenommen worden. So nach der Okay. Methode, ja, jetzt haben wir unseren Spaß gehabt und jetzt wieder raus damit. Ne? Okay. Haben sich irgendwelche Offiziellen bei dir gemeldet? Auch noch? Habe ich irgendwas gehört? Oder Ich habe bei der GVO angerufen. Ich habe ja sowieso häufiger Kontakt sowohl mit einem privaten, einem Ermittler, also der Pressesprecherin. das ist ja Die waren die Gesellschaft zur, wie heißt das, zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, ne? Verletzung e.V. Ja, genau. Genau. Okay. Und die Frau Ehlers lachte, als ich dann am Telefon war und meinte, ja, das hätten Sie alles schon mitbekommen. Sie hätte sich natürlich auch gedacht, dass ich nicht der Betreiber bin und die verfolgen auch aktiv die Berichterstattung bei Tankappe Info. Ja, und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Also da, von daher, von der Seite habe ich jetzt auch nicht mit Problemen gerechnet, aber vielleicht kommt ja doch irgendein Staatsanwalt auf die dumme Idee, das zu ernst zu nehmen. Ja, und dann ist es gut, so ein, ne, wenigstens eine Strafanzeige gestellt zu haben, um sich schon Ja. mal offiziell davon schon mal zu distanzieren. Das geht sogar per E-Mail. Ach. Ja, du musst einige private Daten angeben, Geburtsdatum, Geburtsort, Vor- und Nachname und Adresse, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Und dann den vermuteten Straftatsbestand und gegen wen. Natürlich ging es in diesem Fall gegen Unbekannt. Und habe denen dann einen Ausschnitt von dem Screenshot geschickt, wo meine Telefonnummern drinstehen. Und ja, ich denke mal, in 2 oder 3 Monaten kriege ich dann Post von denen, Verfahren dass das Verfahren eingestellt. eingestellt wurde, genau. Strafanzeige online stellen, seit wann geht das denn? Ja, das geht. Geht das nur, das geht nur in NRW, glaube ich, ne? Das ist möglich, ja. Ja, interessant, stimmt. Das fand ich auf jeden Fall sehr viel Charmant, ins nächste Polizeidienststelle laufen zu müssen. Interessant, ja. Anzeige@polizei.nrw.de. Genau, ganz genau. Interessant, okay. Gut, das ist schnell gemacht. Richtig. Und ja, die Tarnkappe ist wieder online, ist nicht getarnt und auch deine andere Blogseite, die Lars Ubi-Reihe, die war ja auch mal kurz ein bisschen beeinträchtigt, ne? Aber nicht so wie die Tarnkappe, oder? Nee, nee? Nicht sonderlich stark. Okay. Okay. Nee. Und du sagst jetzt also, die Börse BZ, so wie du es beobachtest, die macht ihn nicht mehr lange, ne? Also, wenn von 40 Moderatoren 39 oder 38 abhauen, und es gibt auch Gerüchte, dass die Registrierung angeblich Mitte September zugemacht werden soll, also dass sich gar keiner mehr neu eintragen kann. Also ich denke, die haben einfach gemerkt oder sie wussten von vornherein, dass sie mit dieser Ländersperre massive Proteste heraufbeschwören würden und lassen das jetzt auslaufen. Ich glaube fest daran, der oder die Betreiber haben in den letzten Jahren sowieso schon gewechselt und trotzdem haben die kalte Füße bekommen und wollen, haben das deswegen, werden das deswegen aufgeben, um sich einer Strafverfolgung zu entziehen. Also so sieht es für mich aus. Okay. Aber es gibt ja noch weitere Börsen, hast du mir ja auch geschrieben, hier ein paar Links auch geschickt. Das geht ja trotzdem weiter auf anderen Seiten, ne? Ja klar, sicher. Gibt MyGulli.com ist schon genauso alt wie die Börse. Hat das denn was wirklich mit Gulli zu tun? Doch nicht, oder? Die heißen so, es gibt ja mehrere Klone, weil die erste große Börse für den deutschsprachigen Bereich ja tatsächlich von Gulli.com kommt. Genau, richtig, da kommt sie eigentlich her. Aber die haben wahrscheinlich nur einen Datenabzug gemacht und dann jetzt einfach nur den Namen so genommen. Ne? Richtig, genau. Okay. Und beim Börse TO, die haben sich also sehr, sehr viel Mühe gegeben, haben eine sehr moderne Forensoftware, das ist auch ein Abkömmling von dem V-Bulletin, installiert. Das macht alles einen sehr gut vorbereiteten und übersichtlichen Eindruck. Oh, sieht schön aus, ja. Und ich bin direkt nach einer Stunde gesperrt worden von irgendeinem übereifrigen Moderator. Das ist aber mittlerweile wieder rückgängig gemacht worden. Keine Ahnung. Aber wir werden jetzt demnächst ein Interview mit denen machen. Einfach mal spaßeshalber, um mal zu gucken, was dahinter steckt. Also was ich ganz interessant finde, im Gegensatz zu den anderen Anbietern läuft das oder soll es spendenbasiert laufen. Okay. Das heißt, es gibt keinerlei Werbung. Keine Werbeverträge, keine Partnerschaften, keine Unternehmen, die ihre Produkte dort vermarkten wollen. Und die wollen halt Spenden ermöglichen über ihr Paysafe-Karten, Bitcoin, dann demnächst auch. Bei der Leecher-Mentalität, die viele in dem Bereich mitbringen, wird es aber, glaube ich, schwierig, das spendenbasiert zu machen. Ja, gut, in dem Bereich ist ja damals mit Spenden ja auch schon im letzten Podcast ja auch schon mal kurz mal besprochen, mit wo es um Thema, glaube ich, E-Books ging. Wenn man da sein Geld auflädt in dem Sinne und da das Geld reinspendet und dann die auf einmal weg sind und das Geld mitnehmen, hat man es natürlich schlecht, ne? Ja. Das ist natürlich ein extremes Risiko bei diesen illegalen Sachen da. Was auch das natürlich ist, auch börse.to. Da hast du aber einen gefunden, der als Betreiber da mit dir Rede und Antwort steht zum Interview. Ja, das läuft über Twitter. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Interessant auf jeden Fall. Also die haben aber kein Impressum, sehe ich gerade hier. Ja, besser ist das. auch kein Lars drinstehen mit Telefonnummer oder so. Nein, der Lars steht nicht drin. Nee, der steht nicht bei börse.to diesmal nicht drin, ne? Krasse Sache, Mensch. Das sind ja alles auch nochmal der Hinweis, auch immer wieder gerne in diesem Podcast. Ja, es ist illegal, wenn ihr da etwas macht. Also alles, was ihr da so macht in diesen Foren, wenn ihr da was anbietet, zum Upload bereit halt oder sowas, das ist alles illegal, das ist alles strafbar. Also Vorsicht. Ganz klar Urheberrechtsgesetzverstöße, je nachdem, was ihr da alles macht. Das ist richtig. Im Gegensatz zum Streaming ist der tatsächliche Download ja nicht legalisiert in Deutschland. Genau. Allerdings wäre dann die Frage, wie man die Identität der Benutzer feststellen will, dafür müsste man ja wirklich Zugriff auf die Server haben, um entweder die E-Mail-Adresse oder die IP-Adresse zu kriegen. Ja, wenn man den normalen Weg geht. Aber war das nicht auch so, denn dass man ja auch teilweise, wenn man jetzt als so rechte Vertreter Leute sucht, dann lädt man halt den aktuellen Film auf seinen Server und wartet, bis jemand vorbeikommt, sich den runterlädt und oder sucht die Server von denen, die bei dir runterladen. Wie war das denn noch? Hat die GVU doch noch mal gemacht, glaube ich, oder? Die haben doch mal einen Film hochgeladen auf ihren eigenen Server und haben gewartet, bis Leute kommen und den bei sich runterladen. Ja, das ist schon ewig her. Da ja, das ist schon ein paar Tage her, ja. FTP-Server so getan, als wären sie Teil der Szene. Ja. Und dann gab es bei der GVO, darauf darf man sie bis heute nicht ansprechen, dann kotzen die. Ja, da gibt es eine Hausdurchsuchung. Oh, beim Hausmeister, okay. Die haben dann die Festplatten mitgenommen, weil Ouch. Auch wenn es der Strafverfolgung diente, das ist nicht Sache der GVO. Also Honeypot dürfen die nicht aufstellen, und aber das war 2005, 2006. Ja, meine ich doch, das ist schon ein paar Tage her, ja. Lange her. Ja. Aber da war schon recht. Ist auf jeden Fall nicht legal. Ja. Also man muss schon Zugriff haben auf den Server. Ja. Bitte? Man muss schon Zugriff haben auf den Server oder ja. den Server finden durch Zufall, den Beschlagnahmen und dann da die ganzen Logfiles halt finden. Ja. Wenn man dann natürlich eine persönliche E-Mail-Adresse benutzt hat, die einen verrät, spielt es keine Rolle. Ansonsten der Internetprovider hält die Zuordnung des Anschlussinhabers zur IP-Adresse ja auch nicht ewig vor. Mhm. Ja. Und ganz ehrlich, die Strafvermittler sind ja auch an den Hintermännern, an den Betreibern, an denen, die damit Geld verdienen, interessiert. Und man hätte ja damals, wo auch Vollzugriff auf die Kino.to-Server bestand, zigtausende Strafverfolgungsverfahren gegen die Nutzer eröffnen können. Da haben die gar keine Zeit für und auch gar kein Interesse. Ja, das ist schon sehr aufwendig. Ja, ja, ja. Ja. Und was die Abmahnungen betrifft, das ist ja der Grund, warum bei den File-Hostern keine Abmahnungen vorkommen, weil es sich für die Rechteinhaber schlicht und ergreifend nicht lohnt. Also wenn du einen Film über Peer-to-Peer herunterlädst, musst du ihn ja in den aller. Du warst mal kurz, du bist gerade weg, Lars. Deine Verbindung ist gerade weg. So, der Lars hat sich gerade kurz verabschiedet. Und danach. Du warst kurz weg, Lars. Deine Verbindung ist gerade abgebrochen. Bis wohin hast du mich denn gehört? Du warst gerade so letzten 20, 30 Sekunden gerade weg. Oh. Das war gerade ein bisschen länger. Jetzt bist du auch wieder besser da, ja. Ich habe was erzählt zum Thema Abmahnungen. Ja, genau. Ja. Genau. Und zwar, es ist unwahrscheinlich, dass im Sharehoster-Bereich Abmahnungen getätigt werden, obwohl das möglich ist. Es gibt auch jede Menge Sharehoster, die tatsächlich die Adressen oder die IP-Adressen von Downloadern preisgeben würden oder auch von Uploadern. Aber gerade bei den Downloadern lohnt sich das für die Abmahnanwälte nicht, weil der Schaden ist ja nur dieser eine Film oder dieses eine E-Book. Genau. Und auf dieser Basis kann man jetzt keine Abmahnung in Höhe von 1.000 oder 800 Euro verschicken. Das kann man nur, wenn die Dateien per Peer-to-Peer vertrieben worden sind, weil du bietest die ja dann, zum Beispiel wenn du einen Film herunterlädst, auch 100, 150 Leuten an und lädst den Teil des Films hoch, und dementsprechend teuer sind die dann. Aber du hast natürlich völlig recht, es ist und bleibt dabei, es ist nicht legal. Richtig, ja. Ja, es ist schon strafbar, was man da macht, wenn man da Filme austauscht. Also Vorsicht, gucken ja, anfassen nicht, ne? Ja. Über also, Frauen. So ungefähr, ja. Oh Mann. Ja, so ist das. Ja, mal gespannt, wie das so weitergeht. Also. Ja, ich auch. Wir werden das alle nochmal verfolgen, also, weil, ja, so ein. Ich habe mal, also außerhalb meiner Informationsblase, Filterblase mal ein bisschen so gehört, so Börse BZ, ist das überhaupt ein Thema für euch? Das ist ja viel noch nicht wirklich bekannt. Gut, ich sag mal zum Glück bei manchen, ne? Da ist, glaube ich, die Polizei dann innerhalb von 3 Stunden vor der Tür, weil die eh nicht wissen, wie die es richtig machen. Aber so Berichterstattung ist ja relativ dünn besiedelt. Ich packe mal Ja. ich pack ein paar Links in die Shownotes mit rein. Hoffentlich funktioniert dann der Link zur Tarnkappe immer noch dann, dass du online bist. Also Lesenet hat darüber berichtet. Und Genau. wer sehr früh dran war bei der Ländersperre, war Computerbild. Oha, nicht diese Ja, ich Schimpfwörter, weiß, die Computerbild. sind aber nicht doof. Also das muss man nicht Ja. verlassen. Denn das ist ein heißes Thema. Und dann haben mehrere andere Konkurrenten dann direkt ganz clever Artikel veröffentlicht, wie kann ich die Ländersperre umgehen? Als wenn das das Einzige ist, was die Leute interessiert. Natürlich. Ist ja naheliegend, ne? Ist ja sehr Ja, naheliegend. Oh das, Mann. wer das nachvollziehen will, braucht bei Google das einfach nur mal einzugeben. Der wird sofort fündig. Das sind Richtig. ja immer die gleichen Verlage, die auch auf ihren Heftseiten vorne draufschreiben, wie knacke ich diese Software, wie umgehe ich die Eingabe der Seriennummer und so weiter und so Ja, fort. genau. Die neueste Windows-Kopie für jeden Windows 9 einfach runterladen und ein bisschen Registry hacken und dann loslegen und illegal zu Hause arbeiten. Die üblichen Genau. Anleitungen. Und Hauptsache, die Dinger werden gut verkauft, also die Genau, Zeitschriften. genau. Ja. Und dann beschwert man sich über das Leistungsschutzrecht, wenn andere Snippets aus deren Zeitungen verwenden. Genau, so ist, Das das ist aber was anderes. ist schon klasse, ist schon klasse. Schon spannendes Feld. Ja. Ja. Ja, siehst du, der böse Betreiber hier. Ja, der Der Börse. Börsebetreiber. Genau. Man lernt sich aus. Lars ist kein Börsebetreiber, also ich noch mal klarstellen. Deswegen habe ich das, ich denke, komm, was nimmst du als Sendungstitel heute mal? Ne? Nehmen wir mal den Börsenbetreiber. So schnell kommt man an jede Menge neue Telefonkontakte. Ja. Also Leute, wenn euch langweilig ist, dann berichtet über Börse BZ und zack, seid ihr im Impressum und ihr habt jede Menge neue Freunde am Telefon. Und ihr habt eine Menge Besucher, weil wir hatten, bevor wir offline waren, über 12.000 Zugriffe am Tag. Ah, stimmt, das ist ja auch wieder so eine Sache. Wow, das heißt, oh, Tja, dann das gehst du ist ja bald schon in Urlaub. skandalös an dem Thema. Das darf man nicht unterschätzen. Dann gehst du ja bald in Urlaub. Ich gehe sowieso bald in Urlaub, aber Bei den ich. ganzen Werbeeinnahmen jetzt, holla die Waldfee, da kann ich ja von träumen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. So kann man das auch mal sehen. Interessant. Also es ist sehr speziell, aber es gibt schon eine Menge Leute, die sich speziell dafür interessieren. Ja, das kann man vorstellen. Schon interessantes Thema für viele. Wir bleiben dran, würde ich sagen, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Wir bleiben dran. Die Sendezeit ist abgelaufen. Wir haben noch Minütchen Zeit für den Livestream. Der sagt nämlich sonst gleich Tschö mit Ö. Aha, okay. Ich habe nur eine Stunde Livestream habe ich immer nur in meinem Account beim MixLR. Da kann ich immer nur 1 Stunde Livestream, länger nicht, weil mehr bringt der Blog halt nicht ein, der Podcast nicht ein. Das heißt, ich bin ja auch auf Spenden angewiesen hier in diesem Podcast, weil ich ja keine Werbung schalte und wenn keine Spenden reinkommen, dann kann ich nur maximal 1 Stunde live senden. Aber das reicht ja auch. Ja, das reicht Die auch. Das meisten reicht Themen. auch. Das reicht schon, ja. Das ist richtig. Deswegen sagen wir mal, das war's für heute. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende, ausgelagert, wie ich gehört habe. Und Ein böser Abend, Börseabend genau, oder dem was? Börseabend und lass ich dich nicht immer als Kontaktmann hier für. Was haben wir noch alles offen, so wo deine Nummer drin stehen könnte? Nee, keine dumme Ideen. Nee, komm, nee. Kein auf dumme Ideen brennen. Ich will jetzt nicht RedTube anspielen, aber. Danke für die Zeit. Das war der Ja. Nerdfunk Nummer 85 am 8. August 2014. Ich habe den bösen Betreiber Lars Sobirai dabei gehabt. Ich bin Pascal Koschlöcken. Wir sagen Tschö mit Ö. Tschüss.